Am nächsten Tag, nach einigen Erledigungen im Zentrum, fuhr ich wieder zum Gare de l'Est. Ich kam ein bisschen zu früh an, also rief ich noch einmal bei Nicole an. Aber sie war auch diesmal nicht zu Hause. Ich hinterließ wieder eine kurze Nachricht und wollte noch einen Anruf machen, aber plötzlich spuckte der Automat meine Karte aus. Sie war leer. Ich wartete eine knappe halbe Stunde, aber niemand kam. Ich wunderte mich nicht. Der Mann hatte schließlich viel zu tun heute. Vielleicht wartete der Arme noch in irgendeiner Schlange, bei der Polizei, in einer Bank oder auf dem deutschen Konsulat. Oder er hatte die Dinge tatsächlich schnell erledigen können und war schon mit einem früheren Zug gefahren. Ich sah auf den Fahrplan. Ja, vor einer Stunde hatte es einen Zug nach Köln gegeben. Und der nächste fuhr erst in 3 Stunden. Verständlich, wenn er nicht so lange warten wollte. Diese Lösung kam mir nun am wahrscheinlichsten vor. Es hatte wohl keinen Sinn, hier noch länger herumzustehen. Ich fuhr nach Hause und erwartete eigentlich eine Erklärung. Aber auf dem Anrufbeantworter war nichts. Nur Nicole. Sie habe meine Nachricht gestern noch gehört und auf einen zweiten Anruf gehofft. Schade, sie hätte Lust und Zeit gehabt. Auch in den nächsten Tagen hörte ich nichts von ihm. Ich gebe zu, ich war ein wenig enttäuscht. Nicht wegen des Geldes, es ging um die Geste. Aber irgendwie dachte ich schließlich, was war denn anderes zu erwarten? Der Typ war wieder in seiner Welt, zurückverwandelt in den souveränen Produzenten. Handy am Ohr, Visa in der Tasche, die Dinge im Griff. Die Pariser Nacht am Bahnhof war nur eine weitere Anekdote in seiner Sammlung. Was soll es also, sagte ich mir. Der Abend war spannend gewesen. Das genügte doch. Ich beschloss, die Sache abzuhaken, wenn ich auch insgeheim immer noch auf eine Überraschung hoffte.